Die meisten kenne ich ja persönlich. Ja, ich bin der Rico vom Bildungskollektiv und zu Gast ist heute Frei Grüsten aus Bremen und spricht eigentlich für zum Thema, was wir dachten, was eine größere Resonanz auslöst. Das muss ich jetzt selber nochmal raussuchen. Er spricht zum Thema Wissenschaft im Dienste von Staats- und Geldmacht, Hochschulreform als Standortressource. Wir dachten, der Saal ist voll, rein aus dem Grund, weil ja aktuell Proteste anstehen gegen das neue Hochschulgesetz und die heutige Veranstaltung, die eingebettet ist, eine ganze Reihe ähnlich gelagerter oder zumindest mit Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Universität beschäftigen. Das ist mir jetzt nicht der Fall. Ich würde Freak nochmal kurz vorstellen und dann eigentlich auch gleich ums Wort bitten, weil wir müssen erklären, der Kreis hier. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie es dir dann lieber ist. Wir sind zu wenig. Sofort. Ich bin dafür, dass wir das gleich von vornherein als eine Art Kolloquium aufziehen. Und immer dann, wenn jemand einen Einwand hat oder was nachfragen will, dass wir dann gleich einsteigen in die Debatte. Das ist, glaube ich, angemessen. Also bitte, ich bleibe mal beim Du. Scheut euch nicht, gleich zu sagen, habe ich nicht verstanden, sehe ich anders. Und wenn wir halt nicht ganz durchkommen, kommen wir nicht ganz durch. Hauptsache, ein paar Sachen geklärt. Ja, also Freak, wie man vielleicht hört, kommt aus Bremen. Hat dort bis 2006 eine Professur gehabt, politische Ökonomie des Ausbildungssektors. Und hat sich, in Schwerpunkt deiner Tätigkeit ist eigentlich schon die Beschäftigung mit Bildungsthemen, mit Schulthemen, mit Universitätsthemen. Rechtsextremismus. Rechtsextremismus, ja, der meist diskutierte Artikel oder bekannteste ist vielleicht, warum Demokraten Faschisten nicht kritisieren können, sondern nur verbieten oder so ähnlich. Mhm. Das ist, denke ich, so einer der Artikel, die am weitesten mit rumgekommen sind. Dann, darüber hinaus hat er natürlich auch ein paar Bücher geschrieben. Ein paar sind ja heute hier. Das letzte über die Unregierbarkeit des Schulvolks, Friedrichschulen Erfurt-Emstetten. Und davor noch der PISA-Schock und seine Bewältigung und ein grundlegendes Werk vor 10 Jahren und mittlerweile schon Erziehung im Kapitalismus. Die Bücher sind alle rausgekommen im Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung VSA in Hamburg. Auf eins darf ich noch verweisen, habe ich gerade noch ein Exemplar. Das halte ich persönlich für fast mit das Beste. Das ist als bewältigt nichts begriffen. Habe ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben. Das ist die Befassung mit dem Thema Nationalsozialismus im deutschen Unterricht, mit der Quintessenz, glaubt den Schulbüchern kein Wort. Und das ist eben nicht nur eine Befassung mit dem Unterrichtsmaterial kritisch, sondern auch nebenbei eine Darstellung, was sich eigentlich hinter Faschismus verbirgt und vor allen Dingen, wie das Verhältnis von Faschismus und Demokratie aussieht. Also eine Widerlegung des Urteils, Demokratie sein Bollwerk gegen Faschismus. Entschuldigung, da habe ich nur ein Exemplar hier. Das andere ist mir gestern in Dresden gegen Geld abhanden gekommen. Gut, dann gibt es wieder, da die Veranstaltung gefördert wird vom Rosa-Luxemburg-Club, wieder diese Anwesenheitslisten. Bitte, sich da einzutragen. Ich habe da noch was an die Tafel geschrieben. Vielleicht kennen das auch einige. Das erste ist meine E-Mail-Adresse, wer noch weiter mit mir über die Sache diskutieren will oder sonstige Anliegen hat, kann mich jederzeit anschreiben. Das zweite ist meine Homepage, da gibt es eine Seite, lose Texte heißt die. Da mache ich immer die kleineren Sachen, die ich so publiziere und publikationswürdig halte, tue ich rein. www.argodis halte ich für eine ganz wichtige Sache. Das ist so eine Bremer Einrichtung, wo Vorträge von mir und Gesinnungsfreunden von mir regelmäßig publizieren sind. Das ist hat ein riesengroßes Archiv, muss man mal durchschauen, zu allen aktuellen politischen und prinzipiellen politischen Themen. Und das andere ist die Homepage der Zeitschrift Gegenstandpunkt, bei der ich mitarbeite. Jetzt fange ich mal an. Also, ich finde, dass der Besuch der Veranstaltung exakt die Verfassung der Kampagne gegen das sächsische Hochschulgesetz widerspiegelt. Ich habe mich bemüht, in den mir zugänglichen Links herauszufinden, was eigentlich der Gegenstand der Kampagne der Studenten gegen das Hochschulgesetz ist, wogegen eigentlich am nächsten Mittwoch demonstriert werden soll. Ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe aus all den Texten, zum Beispiel aus dem ausführlichen Text Konferenz der sächsischen Asten, eigentlich nur Lob rausgehört. Zwei kleine Ausnahmen gibt es. Die möchten gerne ein paar mehr Studenten im Senat haben. Das ist das, war nicht das Hauptanliegen. Also bei dem, was da an Hochschule existiert, möchten sie ein bisschen mehr mitmischen. Zentrale Kritik, wir wollen mehr dabei sein, ist ja auch was anderes als dagegen sein. Und das Zweite ist, dass sie, glaube ich, sich ein bisschen mehr versprechen von der Mittelverteilung durch eine zunehmend autonome Hochschule. Also eine Demonstration, wo ich nicht weiß, wogegen sie sich eigentlich genau richtet. Ich habe auch noch mal heute Morgen in Ad Rem den Aufruf gelesen, da bin ich genauso wenig schlau draus geworden. Von daher, mich überrascht es nicht. Ich finde, es ist die adäquate Widerspiegelung. Wenn ich da falsch liege, ich will auch nicht euch den Standpunkt der Konferenz der Bremer Asten der sächsischen Asten unterjubeln, dann müsst ihr es nachher sagen. Ich habe mich wenigstens deswegen entschlossen, anders als ich sonst immer mache, nicht über die Befassung mit der Kritik der Studenten an den Hochschulen mich an das Thema heranzuarbeiten, sondern gleich unabhängig davon zu sagen, was ich eigentlich vom Hochschulbetrieb halte, inklusive der Reform, die sich im Augenblick abzeichnet und in vielen Universitäten schon durchgesetzt ist. Ich fange mal so an. Es gab vor kurzem, ist noch gar nicht lange her, in Dresden oder bei Dresden diesen berühmten Bildungsgipfel der Bundesregierung. Weiß jeder hier im Saal. Auf der Pressekonferenz nach dem Bildungsgipfel hat Kanzlerin Merkel einen bemerkenswerten Satz von sich gegeben. Wir alle wissen, dass die Bildung des Menschen die wichtigste Quelle unseres Wohlstands ist. Wir alle wissen, dass die Bildung des Menschen die wichtigste Quelle unseres Wohlstands ist. Hochinteressant. Hochinteressanter Satz. Da sollen die Menschen, die ausgebildeten Menschen, Quelle des Wohlstands sein? Ich habe immer gedacht, in meiner Naivität, dass der Wohlstand den Menschen zugutekommen soll. Hier ist es genau umgedreht formuliert. Ausgebildete Menschen sollen dem Wohlstand dienen, statt dass der Wohlstand den Menschen dienen soll. Das schreibt die einfach so gleich in den ersten, sagt die einfach so gleich in den ersten Sätzen, sodass sich die Frage stellt, wenn der Wohlstand nicht etwas ist, was den Menschen zugutekommen soll, ja, wem soll der Wohlstand denn dann zugutekommen? Wozu sollen denn dann bitteschön die Menschen als Quelle des Wohlstandes dienen? Die Antwort gibt sie auch gleich unserem Land. Es geht um den Wohlstand unseres Landes. Naja, und da muss man auch klar sagen, unser Land, wenn sie es so sagt, das ist ein bisschen was anderes als die Menschen, die das Land bevölkern. Wohlstand unseres Landes bemisst sich dann eben an was anderem, als dass es den Leuten hierzulande einfach gut geht. Mit oder ohne Ausgebildete, ohne universitäre Ausbildung. Und jedermann weiß auch, da muss man gar nicht groß weitere Zitate bemühen, ich kann es aber trotzdem machen, was da eigentlich Wohlstand unseres Landes bedeuten soll. Wohlstand unseres Landes bemisst sich heute, auch das gibt es in der Pressekonferenz zu lesen, bemisst sich am Erfolg des Standortes Deutschland. Als Erfolg des Standortes Deutschland. Was ist denn das eigentlich? Woran bemisst sich der Erfolg des Standortes Deutschland? Was ist Standort Deutschland? Standort Deutschland ist eine neuere Begrifflichkeit, die aber einen alten Sachverhalt meint. Die neuere Begrifflichkeit und der alte Sachverhalt sind folgendes. Da wird das ganze Land inklusive seiner Ökonomie, inklusive der Leute, also Land und Leute, wie man so schön sagt, unter einen Gesichtspunkt subsumiert. unter einen Gesichtspunkt subsumiert. Und zwar unter den Gesichtspunkt, alles soll taugen, ein anderes Zitat, damit wir, das ist glaube ich Schröder gewesen oder auch Merkel, ich weiß es nicht mehr genau, damit wir weiterhin in der Weltwirtschaft Spitze bleiben. Damit unser Standort in der Weltwirtschaft weiterhin Spitze bleibt. Das heißt, der Gesichtspunkt, unter dem alles hierzulande subsumiert wird, wenn von Standort die Rede ist, heißt, alles, was es hierzulande an ökonomischen, an sozialen, an bildungsmäßigen, aber auch an gesundheitspolitischen Maßnahmen gibt, wird zugespitzt auf diesen Zweck. Taugt es dazu, dass die nationalen Kapitale, die von nationalem Boden aus operieren auf dem Weltmarkt, nationales Wachstum befördern, also in der Konkurrenz mit den Kapitalen anderer Nationen, die von anderen Nationen nahe von der nationalen Ökonomie aus operieren, Gewinner sind? Taugt es dazu? Das wollen wir ja sein. Und das schließt übrigens auch ein, Standortkonkurrenz, dass man sich, wenn man sich bemüht, in der Weltwirtschaft Spitze zu sein, dafür sorgt, dass andere nicht Spitze sind. Konkurrenzerfolge einzuheimsen heißt immer daran zu arbeiten, dass andere Kapitale und deren Standorte Verlierer sind. Mit all dem, was das dann für diese Standorte heißt, mit dicht gemachten Betrieben und so weiter und so fort. Also Standort ist nicht einfach nur eine geografische, eine lokale Begrifflichkeit, sondern Standort ist die ganz brutale Subsumption der nationalen Politik unter diesen einen Gesichtspunkt. Alles soll daraufhin betrachtet werden, wie es taugt, dass das von hiesigem Boden aus operierende Kapital in der Weltwirtschaft anderen die Märkte wegnimmt. Dafür, um jetzt wieder auf Bildung zurückzukommen, soll, das ist jetzt ein Zitat eures neuen Ministerpräsidentes, eures könnt ihr je nachdem mit oder ohne Anführungszeichen versehen, der hat auf derselben Konferenz gesagt, Bildung ist unser wichtigster Rohstoff. Auch was Schönes. Und übrigens auch nicht nur einfach so dahingesagt. Das ist ja eine Erfindung von Herzog, glaube ich, damals Bundespräsident. Bildung und Forschung als wichtigster Rohstoff. Was heißt denn das eigentlich? Auch das wiederum ist eine Klarstellung. Ausgebildete Menschen werden betrachtet als Personifikation von Rohstoff. Als Personifikation von Rohstoff, so wie Energie, so wie Öl, so wie Gas und so weiter und so fort. Und dieser personifizierte Rohstoff, ausgebildete Menschen, hat auch das, sage ich, wiederum als Zitat von Tillich, eine strategische Bedeutung für die Zukunft des Landes. Es wird also gleich in militärischen Kategorien davon geredet. Personifizierter Rohstoff, gebildete Leute, ist von strategischer Bedeutung, heißt nichts anderes als, wir legen äußersten Wert darauf, dass dieser strategische Rohstoff Bildung so in den Hochschulen zustande kommt, dass er diese strategische Bedeutung, Deutschland soll in der Welt wieder mehr hermachen, vermittels der Gewinne seiner Großbetriebe, seiner Multis, auf jeden Fall gewährleistet wird. Und ich behaupte, dass genauso, genau nach diesen Zielen, auch die Reform des Hochschulwesens, ja des gesamten Bildungssektors gedacht ist und auch, dass sie genau nach diesen Zielen durchgeführt wird. Übrigens nicht nur das Bildungswesen, das mache ich nur als Fußnote, wenn man sich anschaut, wie Wirtschaftspolitik im letzten Jahrzehnt betrieben worden ist, wenn man sich anschaut, wie Finanzpolitik, wie Sozialpolitik, wie Innenpolitik gemacht wird, vielleicht ist es euch am geläufigsten, wenn man es an Sozialpolitik klar macht. Die Art und Weise, wie hierzulande vermittelt des Abbaus des gesamten Sozialstaatsgefüges dafür gesorgt wird, dass die Leute weniger für weniger Geld mehr arbeiten müssen und wenn sie dann rausgeschmissen werden, an der unteren, am unteren Existenzminimum Leben sorgt dafür, dass die hiesigen Kapitale konkurrenzfähig sind, was den Einsatz der Arbeitskraft nach Lohnhöhe und nach Arbeitszeit, um nach der Freiheit sie rauszuschmeißen, sind und bleiben. Das ist klare Sache. Andere Gesichtspunkte, der Mensch muss halt vom Verdienten leben können, kommen allenfalls zusätzlich dann, wenn die Politik feststellt, das können sie gar nicht mehr, in Gestalt der Mindestlohndebatte in das Gespräch. Aber wie gesagt, als Reaktion auf eine Politik sagt, wir müssen den Lohn und wir müssen den Lohn und den Umgang mit der Arbeit so hinkriegen, dass es vergleichbar ist mit den Löhnen und der Benutzung der Arbeitskräfte in anderen Standorten, weil wir wollen ja mit denen nicht nur konkurrieren, sondern uns gegen die durchsetzen. Das sind, wie gesagt, nicht leere Worte, sondern das ist in der Bildungspolitik Beschreibung von Taten. Nur eben ganz kurz, das mache ich nachher noch ein bisschen ausführlicher, wenn wir Zeit haben. Die Umkrempelung des gesamten Studiums, das ist dieser berühmte Bologna-Prozess nach Bachelor und Master. Das ist die Einrichtung von Elite-Universitäten oder Universitäten mit Exzellenz-Clustern. Das ist die Einführung von Studiengebühren, die hier, wie ich das sehe, schleichend eingeführt wird. Das ist die Förderung von oder die Propagierung von Drittmittelforschung und so weiter. Ich gehe auf alles nachher noch ein. So. Das heißt, etwas für diejenigen, die studieren. Das heißt, für diejenigen, die sich diesem Bildungsprozess unterwerfen. Ich nehme an, dass hierzulande, also hier im Augenblick im Saal sowieso keiner mehr sitzt, der daran glaubt, dass das Studium, dass die Universität eigentlich als Dienst an ihm geschaffen worden ist, damit er sich Bildung aneignet, damit er sich Wissen aneignet, damit er die Welt begreift, damit er zu denen gehört, die auch Wissen nachher weitertragen können, dass er ein erfülltes Berufsleben hat und so weiter. Das mögen zwar viele Studenten immer noch wollen, sie mögen es auch denken. Wie gesagt, ich glaube, ihr hier seid da etwas desillusioniert schon. Aber die Bedingungen, unter denen heute Studierende ihr Studium aufnehmen und durchführen müssen, die Studienpflichten, die sie zu erfüllen haben, das beginnt mit dem Numerus Clausus, die Resultate ihres Studiums und die anschließende Umsetzung der Resultate des Studiums im Beruf, in Arbeit, für Geld, all das sorgt dafür, dass sie sich diesem Zweck als Rohstoff, als strategischer Rohstoff für die Standortkonkurrenz, für die Siege in der Standortkonkurrenz Deutschlands zu unterwerfen haben. Auch als Teil der zukünftigen Elite, zu denen die Universitätsangehörigen, die Studierenden, Universitätsangehörigen gehören, sind sie nichts anderes und so wird ihr Studium organisiert, als funktionelles Material für diese angestrebten Erfolge in der nationalen Standortkonkurrenz. Und es bleibt den Studierenden, wenn sie sich diesen Bedingungen unterwerfen, gar nichts anderes übrig, als mit welcher Motivation, mit welcher individuellen Motivation auch immer, sich freiwillig in diese Pflichten reinzuschaffen, völlig unabhängig von ihrer Motivation, werden sie als Akademiker zu denen gehören, die an gehobener Position ihren Teil als strategischer Rohstoff mit angehobenem Wissen für die Standortkonkurrenz einbringt. So, das war eigentlich mein Vorspann. Damit wollte ich gesagt haben, was ich eigentlich im Folgenden nachweisen will. Und ich will nachweisen, erstens, dass diese Subsumption der Universität, wie ich es im Titel angedeutet habe, unter die Interessen von Staats- und Geldmacht sowieso nichts Neues ist, dass allenfalls neu an den Reformmaßnahmen, die in den letzten Jahren durchgesetzt ist, dass das noch rigider durchgesetzt wird. Worin die Rigidität im Einzelnen besteht, werde ich nachher noch ausführen. Ich fange mal an mit dem, mit der Frage, wie taugt eigentlich Wissen? Das hier vermittelte Wissen, Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, als Instrument der Standortkonkurrenz, in dem, wie gesagt, das strategische Ziel erreicht werden soll, dass das hier von hier aus operierende Kapital immer mit staatlicher Unterstützung weltwirtschaftlich weiterhin Spitze sein soll. Man könnte als erste Antwort sagen, naja, was soll eigentlich eine Hochschule sonst für einen Zweck haben, als Dienste zu leisten an Staats- und Geldmacht? Es ist nun mal ein staatlich organisiertes Bildungswesen. Und es wäre geradezu albern, sich vorzustellen, die Universität würde in ihren wissenschaftlichen Abteilungen dafür sorgen, dass hier geistige Ergüsse, geistige Mittel verbreitet werden, die die Grundlage zur Entmachtung des Staates bereitstellen. Also flächendeckende Kritik von Herrschaft, flächendeckende Kritik der kapitalistischen Ökonomie, flächendeckende Kritik der Verwendung von Naturwissenschaft fürs Kapital. Wissen, das kapitalistische Ökonomie kritisiert und dazu taugen soll, sie und die Herrschaft, die sie absichert, abzuschaffen, wäre ja wohl kaum der Zweck einer staatlichen Universität. Das ist alles Unfug. Es ist einfach schlicht festzuhalten, wenn an dem Satz was dran ist, die hiesige Herrschaft, die hiesige demokratische Herrschaft, sorgt dafür, dass dieses kapitalistische Gemeinwesen nach innen als kapitalistisches Gemeinwesen funktioniert, das heißt Wachstum auf den Weltmärkten erobert, dann wird das wohl ja in irgendeiner Weise auch der Zweck der Universität sein. Ja, was denn bitteschön sonst? Das heißt was für die Art und Weise, wie hier Wissen bestimmt ist, das Wissen bestimmt ist, was hierzulande vermittelt wird. Ganz schlicht ist der Maßstab für die Vermittlung von Wissen hierzulande in diesen Universitäten nicht seine Richtigkeit, nicht seine Stimmigkeit, sondern seine Brauchbarkeit. Seine Brauchbarkeit für diese genannten Zwecke. Ich mache mal ein Beispiel. VWL, ich weiß nicht, ob sich jemand hier studiert, VWL lehrt zum Beispiel, dass Marktwirtschaft die optimale Form der Versorgung der Menschen mit Gütern darstellt. Kann man überall in Lehrbüchern der VWL in dieser oder jener Variante lesen. Über Konkurrenz würde das geregelt, und die Konkurrenz, in der sich die Besten durchsetzen, sorgen dafür, dass alles zum Besten der Menschen geregelt ist. Dagegen gibt es eine ganz andere Auffassung. Ich mache keinen Hehl draus, wird man auch wohl gar nicht anders erwarten, der ich zustimme. Das ist die marxistische Kritik der politischen Ökonomie, die sagt, da geht es ganz anders zu in der Ökonomie. Auf dem Markt wird der Kampf um Gewinne entschieden. Geht es um Erfolge in Geldform. Und für diese Erfolge in Geldform werden ganze Belegschaften kapitalistischer Betriebe regelmäßig mit allem, was es für sie heißt, in Sachen Lohn, Arbeitszeit und Beschäftigung überhaupt rangenommen. Zwei einander widersprechende Theorien. Welche Theorie die Wirklichkeit trifft, die hierzulande existierende Wirklichkeit. Und welche für die politischen Verwalter des hiesigen Gemeinwesens brauchbar ist, ist keine Frage. Die erste Theorie ist brauchbar, da sie das, was hierzulande an ökonomischem Geschehen darstellt, in einem für die Menschen, die in dieser Ökonomie überleben müssen, rosigem Licht darstellt. Die zweite stimmt zwar, aber lässt kein gutes Haar daran. Also, Bestimmung, erstens, Wissen wird hierzulande vermittelt, immer cum grano salus, also im großen Ganzen, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, nach dem Kriterium Brauchbarkeit und nicht nach dem Kriterium der Richtigkeit, der Stimmigkeit in der Erklärung der Sachen, um die es geht. Jetzt muss man da ein bisschen sortieren zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Das Prinzip, nach dem die beiden sich auseinanderlegen, ist so: In den Geisteswissenschaften fallen Brauchbarkeit und Stimmigkeit, also Erklärungskraft der Theorie, Richtigkeit der Theorie, auseinander. Da sind brauchbar vor allen Dingen jene Theorien, die nicht stimmen. Das behaupte ich jetzt mal. Ich werde nachher noch einige Theorien durchgehen aus den Geisteswissenschaften, die ihr alle kennt. Brauchbarkeit und Stimmigkeit fallen auseinander. Hierzulande ist das Prinzip in den Geisteswissenschaften, es werden Theorien verbraten, euch mitgeteilt, die ein möglichst gutes Licht über die hiesige Gesellschaft verbreiten, aber nicht wahr sind. Bei Naturwissenschaften ist es anders. Da sind brauchbar nur richtige Erkenntnisse. Aber bei der richtigen Erkenntnis kommt es auch nicht darauf an, die richtige Erkenntnis zum Maßstab der weiteren Forschung zu machen, sondern die Brauchbarkeit der richtigen Erkenntnisse. Das muss schon stimmen, was daraus kommt, damit so ein Gebäude hält, damit eine Brücke hält, damit die Raketen auch entsprechend ihre Ziele erreichen und so weiter. Also nochmal, bei Geisteswissenschaften fallen Brauchbarkeit und Stimmigkeit auseinander. Naturwissenschaften ist Brauchbarkeit auch das oberste Kriterium, aber brauchbar ist hierzulande nur richtiges Wissen. Wofür? Mach's mal durch, erst Naturwissenschaft und dann Geisteswissenschaft. Wofür sind diese beiden Abteilungen von Wissenschaft unter dem Gesichtspunkt ihrer Brauchbarkeit eigentlich Gegenstand der universitären Forschung und Ausbildung? Erstmal die Naturwissenschaft. Muss ich auch wieder sortieren. Die Naturwissenschaft hat zwei Dienstherren. Der eine Dienstherr ist die Ökonomie, das Kapital. Der andere Dienstherr der Naturwissenschaft in Sachen brauchbarer Umsetzung ist die Staatsmacht selber. Ich fange mal an mit der Naturwissenschaft. Das ist schlicht gesagt, brauchbar soll das hierzulande ermittelte Wissen, naturwissenschaftliche Wissen, sein, für alles, was zum Kapitalwachstum beiträgt. Das sind im Prinzip zwei Abteilungen. Die eine Abteilung, die Naturwissenschaft zu leisten hat, ist die Ermittlung neuer Produkte oder der Verbesserung von alten Produkten, mit denen Unternehmen Gewinne machen wollen. Ihr müsst dazu bloß einfach mal die Palette an Konsumgütern durchschauen, die selbst ihr kaufen müsst, was da an ständig wechselnder, wissenschaftlicher, wie heißt es so schön, Innovation drinsteckt. Die zweite Abteilung ist die Produktion selber, die Produktionsverfahren und ihre Verwissenschaftlichung. Auch da wisst ihr aus Anschauung oder aus Berichten, dass die Produktionsverfahren sich ständig in einem Maße ändern, die zum Resultat haben, dass die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit immens wird, dass also in immer kürzerer Zeit immer mehr Produkte hergestellt werden können. Das betrifft die Produktionsmittel selber, die Maschinen. Das betrifft den Einsatz von Wissenschaft in Kommunikationsmitteln, in Organisationsmitteln, in Zirkulationsmitteln, also Transportmitteln und so weiter. Das heißt, nur das Wissen, was universitäre produziert und vermittelt wird, wird technologisch umgesetzt, das verspricht lohnen fürs Geschäft zu sein. Wobei eins wichtig ist, das verspricht lohnen fürs Geschäft zu sein, ist was ganz anderes als so etwas wie die mit der Verwissenschaftlichung der Produktion gegebene Garantie auf Erfolg. Nein, wie soll denn das auch sein? Das sind alles Mittel, die das Versprechen enthalten, tatsächlich über die Produktion von neuen Waren und über die Intensivierung, Extensivierung und Steigerung der Produktivkraft der Arbeit dafür zu sorgen, dass die Waren des einen Kapitals mehr auf den Markt genommen werden als die des anderen Kapitals. So geht es halt zu, so schlicht ist es halt. Aber wer sich da durchsetzt, ist deswegen offen, weil alle dasselbe machen. Alle stehen auf dem Standpunkt, ich muss die neuesten Maschinen haben, ich muss meine Waren auf den neuesten Stand bringen, dafür brauche ich Wissenschaft. Und dafür legen sie sich inzwischen auch selber große Abteilungen von Forschung und so weiter zu. Wer da jeweils sich durchsetzt, das entscheidet sich in der Marktkonkurrenz. Und weil sich das in der Marktkonkurrenz entscheidet, haben wir einen ziemlichen Hammer der kapitalistischen Verwendung von Wissen festzuhalten. Alle Kräfte der Naturwissenschaft, die seit gut 100 Jahren entwickelt worden sind, und da ist man bekanntlich sehr weit gekommen, werden in der ersten Abteilung nur eingesetzt für lohnendes Geschäft. Wenn sie dafür nicht taugen, werden sie nicht eingesetzt, die Erkenntnisse. Ganze Abteilungen von Wissenschaft, von ermittelter neuer Erkenntnis gibt es, wird nicht eingesetzt, weil es dem Gesichtspunkt nicht folgt, ist es tauglich, mein Geschäft lohnender zu gestalten, um mich in der Konkurrenz durchzusetzen. Allgemeine Entwicklung von Naturwissenschaft, allgemeine Beherrschung von Natur, nur für diesen bornierten, partikularen Standpunkt der Verbesserung der Gewinnmöglichkeiten von privaten Kapitalen auf dem Weltmarkt. Ein Hammer. Und das übrigens auch noch zweitens bei durchaus ungewissem Resultat. Was das für die einzelnen Betriebe dann heißt, inwieweit ihre vollständige Ersetzung eines Maschinenparks durch die neue Klasse von Robotern tatsächlich dazu geführt hat, dass sie ihre Produkte günstiger auf dem Markt gegen die Konkurrenz durchsetzen können. Mit einem völlig ungewissen Resultat. Und weil es ein völlig ungewisses Resultat hat, lässt sich der nächste Hammer feststellen, auch ganz ohne große geistige Anstrengung. Dass alle Kräfte der Naturwissenschaft hierzulande freigesetzt sind und tatsächlich zu einer ständig steigenden Masse von stofflichem Reichtum führen, jederzeit zu besichtigen an den Konsumtempeln, die in der DDR, Ex-DDR, so in den neuen Bundesländern, wie ich mich heute Morgen in Dresden überzeugen konnte, aus dem Boden schießen wie Pilze. In immer kürzerer Zeit steigt die Fähigkeit, in kürzerer Zeit mehr Produkte zu schaffen. Es gibt Menschen, die haben ausgerechnet, dass heutzutage die Menschheit nur noch 2 Stunden am Tag arbeiten müsste und die gesamte Menschheit ließe sich hervorragend mit allem nötigen Zeug versorgen. Aber genau das, dieser Segen für die Menschheit, sage ich mal ein bisschen pathetisch, zählt überhaupt nicht, sondern es zählt nur, was das eigentlich bedeutet für die Frage, lässt sich damit in der Konkurrenz ein Gewinn erzielen gegen andere. Und wenn man sich das Resultat etwas genauer anschaut, heißt es ist immer verbunden mit der Vernichtung von Reichtum. Es ist verbunden mit der Vernichtung von Reichtum in Geldform, da gehen Betriebe kaputt. Und es ist verbunden mit der Vernichtung von Reichtum in stofflicher Form, also den Gebrauchsgütern, die da auf dem Markt angeboten werden. Ein Betrieb, der seine Sachen nicht absetzt, verschenkt sie bekanntlich nicht, sondern muss warten, ob sie irgendwann mal irgendwo anders eine mögliche Absatzquelle finden oder sie gehen auf Lager oder sie werden eben gar nicht abgesetzt und werden vernichtet. Bei Produktionsmitteln genau dasselbe. Das beste Beispiel dafür ist in der Tat die Abwicklung der Ökonomie der DDR. In der DDR gab es wunderbar funktionierende Betriebe, die mögen in ihrer Produktionsmittelausstattung nicht alle auf dem neuesten Stand gewesen sein, haben aber ihren Dienst als Mittel zur Produktion von Gebrauchswerten erfüllt. Warum sind sie abgewickelt worden? Warum sind diese Geräte, mit denen man brauchbare Sachen herstellen konnte, die menschliche Bedürfnisse befriedigen können, warum sind die abgewickelt worden? Aus dem einen Grunde, weil sie nach den Maßstäben des Gewinns auf dem Weltmarkt nicht getaugt haben. Deswegen sind gleich alle Mittel, die man brauchen könnte, inklusive der Produkte, die man damit herstellen könnte, über den Jordan gegangen, wie sagt man so schön, abgewickelt worden. Das ist das Prinzip, nach dem Naturwissenschaft ihren Dienst für die eine Abteilung, für die Geldmacht, erfüllt. Bei der Staatsmacht ist es eigentlich noch einfacher. Wie wird Wissen für Staatsmacht eingesetzt? Naja, es ist völlig korrekt, wenn da jedermann zugleich einfällt, dass das Wissen, das naturwissenschaftliche Wissen, für die Staatsmacht zunächst einmal als die wissenschaftliche Fundierung seiner Ausstattung mit Gewaltmitteln zum Tragen kommt. Auch dort gibt es eine wunderbare Konkurrenz. Jeder Staat muss bestrebt sein, in der Ausstattung mit militärischen Gewaltmitteln auf dem Stand zu sein, der es ihm erlaubt, potenzielle Gegner möglichst im Griff zu haben, im Ernstfall möglichst potenziellen Gegnern überlegen zu sein. Dafür wird Wissenschaft systematisch eingesetzt. Und wahrscheinlich erzähle ich euch auch da nichts groß Neues, wenn ich darauf verweise, dass es halt innerhalb der Universität und neben der Universität große Abteilungen von staatlich geförderter Forschung gibt, die nur diesen Zweck haben, der wissenschaftlichen Verbesserung seiner eigenen Ausstattung mit Gewaltmitteln. Fraunhofer-Gesellschaft ist so etwas. Wer ein bisschen sich die Geschichte der Verwissenschaftlichung des Zweiten Weltkriegs, der Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg angeschaut hat, der kann daraus ablesen, dass spätestens bei der Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg die kriegführenden Staaten, ein Rieseninteresse haben und das mit allen Mitteln durchgesetzt haben, die Naturwissenschaftler auf der Welt, die es gab, und das waren vor allen Dingen diejenigen, die in der biologischen Forschung und die in der Atomphysik tätig waren, für sich zu gewinnen. Das waren vor allen Dingen die deutschen Atomphysiker, die damals Spitze waren, die von Amerikanern abgeworben worden sind, weil es um nichts anderes ging, als um die Frage, wer hat das Kriegsmittel, das alles entscheidende Kriegsmittel als erster, nämlich die Atombombe. Und die entscheidenden Physiker, die da abgewandert sind und in Amerika dieses staatliche Projekt unter Kasernierungsbedingungen in Texas vorangetrieben haben, waren halt siegreich. Es waren alles Deutsche, vor allen Dingen deutsche und englische Physiker. Man mag sich nicht vorstellen, wenn die Sache andersrum ausgegangen wäre. Das ist aber kein singulärer Fall. Wenn man sich heute anschaut, betreiben ganze Abteilungen von Naturwissenschaft nichts anderes als Forschung, die zunächst mal ganz harmlos daherkommt. Da werden sollen irgendwelche Sachen erforscht werden, die irgendetwas verbessern. Ich zitiere gleich mal zwei Beispiele. Und wenn man die Professoren fragt, was forscht ihr denn da? Da sagen sie, ach, wir machen halt nichts anderes als eine innovative Technologie zur lokalen belastungsresistenten Entwicklung von thermoplastischen Bauteilen. Ich zitiere aus der TU Chemnitz, Professur für Schweiß- und Verbund- und Werk- und Verbundwerkstoffe. Ich habe mir rausgesucht. Der wird sagen, ja, das ist doch klasse. Auf diese Art und Weise kann man vielleicht bestimmte Abteilungen der produzierten Geräte besser gegen Brandgefahr schützen. Wunderbar. Der denkt nur an den Gebrauchswert. Man muss aber kein großer Hellseher sein, um zu sagen, naja, wofür werden Sie das wohl benutzen? Wenn das Problem der Weltraumforschung darin besteht, wie kriegt man eigentlich die Beschichtung von den Shuttles so hin, dass sie thermoresistent sind, dann weiß man genau, wofür sowas eigentlich eingesetzt wird. Anderes Beispiel. Die Professur für Energie- und Hochspannungstechnik der Chemischen Universität befasst sich mit der Haltbarmachung von Kabeln, von Unterwasserkabeln. Na klasse, können Sie nicht mehr kaputt scheuern an irgendwelchen unterseeischen Felsen oder können sich die weißen Haie in die Zähne ausbrechen oder sonst was. Also das Projekt der Betriebsspannungserhöhung von 10 kV VPE-Kabeln, fragt mich nicht, was das ist, wird weiter betreut. Damit werden in sogenannten Teststrecken Wiederholungsmessungen durchgeführt, um die Schadensakkumulation zu bewerten und möglichst niedrig zu halten. Na klasse, werden die Kabel besser. Jedermann weiß aber, dem fällt sofort ein, wozu das taugt. Sofort. Man könnte anfangen und sagen, naja, wer ist denn an den Kabeln bitteschön interessiert? Das ist erstmal die Energiewirtschaft. Die hat den ersten Zugriff. Und sofern die Kabel auch noch in staatlicher Hand sind, ist es halt der Staat, der sagt, auf diese Art und Weise will ich zusehen, dass die nationale Versorgung mit Energie gesichert ist und möglichst stofflich so organisiert ist, dass sie gegen mögliche Beschädigungen, von wem auch immer, mag ich gar nicht drüber denken, dass sie der möglichen Beschädigung standhält. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt inzwischen in den Universitäten kaum noch Forschung, von der man nicht sofort sagt, ich weiß, wo das zur Anwendung kommt. Ich weiß, wo das zur Anwendung kommt. Es mag naive Gemüter geben, die sagen, naja, letztlich ist doch das wunderbar, weil das mündet dann in meine Teflonpfanne oder meine titanbeschichtete Pfanne. Dass das inzwischen alles nur Abfallprodukt von ganz anderer Forschung ist, das weiß man. Dass man aber auch die Teflonpfanne nicht geschenkt bekommt, sondern dass dieses Abfallprodukt der Raumfahrtindustrie dann in der nicht-militärischen kapitalistischen Produktion angewandt wird, weil die, wie gesagt, die Pfannen kriegt ihr nicht geschenkt, sondern die müsst ihr kaufen. Und wenn ihr einmal mit dem Messer dran gewesen seid, dann löst sich die Beschichtung und vergiftet euch und ihr müsst die nächste kaufen. Die Naturwissenschaftler mögen alle Pazifisten sein. Die mögen alle die besten Absicht haben. Die mögen alle nur sagen, ja, ich verbessere doch nur was. Die Haltbarkeit von Kabeln. Oder die Beschichtung von Außenwänden, von irgendwelchen Geschichten da, die brandanfällig sind, die hitzeanfällig sind. Den Gedanken müssen Sie sich als Forscher erstmal nicht machen. Zunächst mal nicht machen, wem Sie damit zu Diensten sind. Aber die Sache mal andersrum formuliert. Wie lässt sich denn heutzutage aus einer bahnbrechenden Erkenntnis überhaupt so etwas wie eine technologische Umsetzung machen? Nehmen wir mal an, einer hier aus dem Saal macht als Physiker eine bahnbrechende Entdeckung. Was weiß ich, von mir aus erfindet eine ganz neue Antriebsart für Fortbewegungsgeräte, Autos oder Eisenbahnen oder sonst was. Völlig neu, hat es da nicht gegeben. Alles durchgerechnet, stimmt alles. Physikalisch exakt, richtiges Wissen über eine neue Antriebsmöglichkeit, gleich verbunden damit, dass es als Antriebsart auch einsetzt. Was macht er jetzt damit? Was würdest du dann machen? Eben. Geldgeber suchen einen Betrieb. Der Zwischenschritt heißt, ich würde es erstmal als Patent anmelden. Derjenige, der die Sache erfunden hat, ob als Einzelner oder als Institut, kann damit hier im Kapitalismus nichts anderes machen, als zu entweder die Sache zu verheimlichen oder, wenn er sie veröffentlicht, ist sie schon genau in den Händen, die überhaupt nur über die Möglichkeit verfügen, daraus was zu machen. Und das sind Staatsmacht und Geldmacht. Das sind keine anderen. Hierzulande geht es gar nicht anders. Den Gedanken muss man sich einfach mal klar machen. Das Wissen, die Anwendung wissenschaftlich bahnbrechender Erkenntnisse, umgesetzt in Technologie, geht nur so, dass sie in den Händen von Staats- oder Geldmacht, also Kapital, landet. Mit dem Zwischenschritt, ich habe es eben angedeutet, dass der Erfinder vielleicht sagt, ich melde da ein Patent an. Dann heißt sein Spruch, ich suche Geldgeber, ich versuche das Patent zu verkaufen, um mich zu sanieren. Und dann werden diejenigen, die es mir abgekauft haben, damit dann das machen, was ich eben gesagt habe, als Mittel ihrer Kapital- oder Staatsmacht einsetzen. Anders geht die Verwendung von naturwissenschaftlicher Erkenntnis im Kapitalismus überhaupt nicht. Die muss, entweder wird sie nicht angewandt oder sie landet in einer dieser beiden Abteilungen. Und die Wissenschaftler, diese unbedarften, manchmal unbedarften Menschen, inzwischen sind sie es alle nicht mehr, sind sie Zyniker, hoch drei. Früher gab es das mal, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, waren dann sehr erstaunt, dass ihre schlichten physikalischen Erfindungen auf einmal in Nagasaki und Hiroshima ziemlich viel Tote produziert haben. Und dann haben sie sich sehr darüber beschwert. Die Oppenheimer-Geschichte habt ihr wahrscheinlich in der Oberstufe, in der Schule gelesen, den Kippert und so weiter. Diese geheuchelte Ansammlung von Krokodilstränen von Naturwissenschaftlern, die sagen, so habe ich mir aber meine Forschung nicht vorgestellt. Als ob sie nicht wussten, der Oppenheimer war der Leiter des Projekts in Amerika. Nicht wussten, was das Ding im Staatsdienst eigentlich soll. Und selbst dieser verrückte Einstein hat gesagt, das Ding muss gebaut werden, weil in den Händen Amerikas wird es nicht eingesetzt, aber es ist als Drohmittel dafür da, damit es andere nicht einsetzen. Das war sein Plädoyer für den Bau der Atombombe von Einstein. Hat es nachher auch zurückgezogen und schlauer ist aber darüber leider auch nicht geworden. Also, das ist die Konsequenz. Wissen, entweder existiert es bloß im Kopf oder im Tresor eines Wissenschaftlers. Und da gibt es nicht weiter. Wenn er aber sagt, ich habe es doch erforscht und ich weiß, da kann man was mitmachen und er will die technologische Umsetzung haben, muss er im Kapitalismus bei einer dieser beiden Abteilungen und den Zwecken landen, die damit verfolgen. Und zu den Zwecken gibt es noch was Zusätzliches zu sagen. Wenn Staatsmacht oder Kapitalmacht sich Wissen aneignen und aus der technologischen Umsetzung der ganzen Sache als Gewaltmittel oder als Produktionsmittel ihren Vorteil ziehen, verfolgen die das immer in exklusiver Absicht. Das ist der nächste Hammer in der Art und Weise, wie Wissenschaft im Kapitalismus zur Anwendung kommt. In exklusiver Absicht. Eine bahnbrechende Erfindung, ja, warum wird das Patent drauf angemeldet? Damit es nur in den Händen von bestimmten Kapitalen oder von bestimmten Nationen bleibt und möglichst eine andere Nation oder ein anderes Kapital nicht darauf kommt, denn nur so taugt es als Mittel, um einen Vorsprung in der Konkurrenz zu sichern. Vernünftige, richtige Erkenntnis, mit der man was Vernünftiges machen könnte, wird im Kapitalismus zwangsläufig unter dem Gesichtspunkt der Exklusivität gesichert, damit möglichst nicht alle rankommen. Ich erinnere mich noch, das wollte ich eigentlich erst hinten bei den Elite-Universitäten sagen, aber ich ziehe es mal vor, als unter der Schröder-Regierung das Programm Wir brauchen Elite-Universitäten aufgelegt wurde, gab es eine Diskussion bei Christiansen, kennt ihr noch, in der Trittin die Bundesregierung vertreten hat. Trittin, der Grüne, der hat als Beleg für die Notwendigkeit zum Aufbau von Elite-Universitäten oder zur Förderung von Exzellenzclustern in vollstem Ernst ein Beispiel zitiert, das hieß: Es ist ein Unding, dass Toyota vor Daimler und BMW den Hybridmotor entwickelt und verkaufsfähig gemacht haben. Wenn man sich nur einen Moment überlegt, was hat er eigentlich da gesagt? Da gibt es eine Erfindung, eine neue Erfindung. Die lässt sich umsetzen, technologisch umsetzen in die Produktion von schadstoffarmen Autos, die obendrein hinsichtlich der Energieressourcen auch noch einen Effekt haben. Also könnte man sagen, ein Segen. Und Trittin wäre gut beraten zu sagen, naja, die haben es erfunden, jetzt brauchen wir es nicht mehr erfinden. Dann holen wir es uns von denen und bauen das Zeug nach, dann haben alle was davon. Er sagt, es ist eine Schweinerei, dass die es vor uns erfunden haben. Und das heißt nichts anderes als, das ist dieser Exklusivitätsgesichtspunkt. Jetzt haben die es, jetzt machen die das Geschäft damit und nicht wir. Wo doch eigentlich unsere Autoindustrie von der Forschung her prädestiniert gewesen wäre, das Ding als erste zu produzieren und auf den Markt zu bringen und Toyota oder Mitsubishi oder Honda oder wer das war, das Geschäft zu versauen. Das ist der Witz der Exklusivität und das ist ihr Gehalt nochmal. Da geht es nicht darum, schadstoffarme Autos, sondern darüber, über die schadstoffarmen Autos, einen neuen Weltmarkterfolg gegen andere Unternehmen und andere Nationalstaaten zu sichern. Soweit zur Naturwissenschaft. Viel mehr muss man zur Naturwissenschaft nicht sagen. Man kann jetzt noch das ganze Problem Grundlagenforschung, Anwendungsforschung hier wälzen. Wer dazu Fragen hat, das können wir nachher noch diskutieren oder auch gleich diskutieren. Inzwischen ist es so, dass per Beschluss der europäischen Gremien, der nationalen sowieso, gesagt worden ist, gerade wegen der Notwendigkeit, in der zugespitzten Standortkonkurrenz Erfolge zu haben, müssen wir die Grundlagenforschung zurückfahren und müssen die Wissenschaft und Naturwissenschaft auf anwendungsorientierte Forschung verpflichten. Das ist der Übergang zur Drittmittelforschung. Das ist das, was nachher nochmal kommt. Ich will aber vorher noch was sagen zu den Geisteswissenschaften. Ich habe gesagt, Naturwissenschaften, da geht es um die Brauchbarkeit für die Zwecke der nationalen kapitalistischen Ökonomie und der Machtinteressen, also der Ausstattung mit Herrschaftsmitteln durch den Staat. Dafür braucht es richtiges Wissen. Ja klar, das Zeug muss funktionieren. Dem muss richtige Erkenntnis zugrunde liegen. Geisteswissenschaften, habe ich gesagt, gerade umgekehrt. Da ist brauchbar das, was nicht richtig ist. Es gibt einen schönen Spruch, den habe ich neulich gefunden, in einem Gedicht von Tucholsky. Ich kriege ihn als Reim nicht mehr hin, aber der hat ungefähr Folgendes gesagt: Das politische Programm muss erst noch erdacht werden, für das nicht die Professoren schon eine passende Wissenschaft erfunden hätten. Das ist ein richtiger Gedanke über das Verhältnis von Politik und Geisteswissenschaft. Ich mache es mal am Beispiel. Finanzkrise. Als der Bankensektor noch wunderbar lief, hatten welche geisteswissenschaftlichen oder welche nationalökonomischen Konzepte Zulauf, wisst ihr alle. Der Neoliberalismus. Da hatten die Konjunktur, die Ökonomen, die neoliberale Konzepte hatten. Dem Markt, in dem Fall den Spekulationsgeschäften auf den Märkten die Sache zu überlassen. Staat zurück. Jetzt schreien alle nach dem Staat und auf einmal kommen ganz andere Wissenschaftler, Volkswirtler, Nationalökonomen zu Worte, die sagen, wir haben es doch schon immer gesagt. Es muss viel mehr staatliche Regulierung rein. Der alte Keynesianismus blüht wieder auf. Richtig ist keine dieser Theorien. Richtig bestimmt das Verhältnis von Staat und Markt keine dieser Theorien. Das lasse ich jetzt mal als Behauptung stehen. Das erkläre ich nicht weiter. Es ist sonst nicht meine Art, aber das lasse ich mal so stehen. Man könnte es übrigens auch daran, dass es nicht stimmen kann, erschließen, dass es ja immer noch derselbe Kapitalismus ist, in dem der Staat zum einen die Regeln geliefert hat für die Finanzmärkte und jetzt, nachdem die Finanzmärkte nicht mehr funktionieren, sich neue Regeln ausdenken muss. Was ich aber damit sagen will, ist, offensichtlich ist die Versorgung der Politik mit geisteswissenschaftlichen Theorien erstens konjunkturabhängig und wenn sie konjunkturabhängig ist, dann hat sie auch von vornherein keine andere Funktion, als das jeweilige nationale politische Programm, in dem Fall das nationalökonomische Programm, zu legitimieren, wissenschaftlich zu begründen, warum das nun gerade mal das Richtige ist. Die Neoliberalen, die gibt es natürlich weiter im Pluralismus der Volkswirtschaftslehren, der Nationalökonomen. Die verlieren dann natürlich nicht ihren Lehrstuhl, aber sie haben keine diese Konjunktur mehr. Wenn man heute die Feuilletons anschaut der großen Tageszeitungen, da kommen Volkswirte zu Wort, die gesagt haben, wir haben es doch schon immer gesagt, Regulierung braucht es. Das sind dann diejenigen, über die der Herr Lafontaine sich so freut. Anderes Beispiel. Mal aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Bereich der Erziehungswissenschaft oder Psychologie. Da gibt es Begabungstheorien. Die Begabungstheorien behaupten, das, was aus einem Menschen in der Schule wird, das liegt sowieso in ihm selber und seinen Anlagen. Eine verlogene Theorie, weil wenn die Schule dafür sorgt, das mache ich nur in Kurzfassung, dass die Schüler nicht gemäß ihres Lerntempos und gemäß ihres Lerninteresses lernen sollen, sondern in vorgegebener Zeit, zu vorgegebenen Zeitpunkten, vermitteltes Wissen reproduzieren sollen und die Schule damit zufrieden ist, dass Resultate rauskommen, so schön nach der Gaußschen Verteilung, wo zwei Drittel, die anzeigt, dass zwei Drittel den Stoff nicht verstanden haben, das offensichtlich der Zweck ist. Zwei Drittel, es reicht, ein Drittel den Stoff verstanden haben und zwei Drittel den Stoff nur halb oder gar nicht verstanden haben. Dann taugt eine Begabungstheorie dazu, ich mache es mal gleich praktisch, dass die Lehrer, wenn denn die Eltern ankommen und sagen, wieso ist denn mein Kind nicht versetzt worden, ihnen unter Rückgriff auf ihre falschen, wunderbar gelernten Theorien aus dem erziehungswissenschaftlichen Studium mitteilen, ich habe mich bemüht. Ich habe es ihrem Kind viermal erklärt, vielleicht sogar fünfmal. Ich habe es mir sogar nachmittags nochmal vorgenommen, aber es hat es einfach nicht begriffen. Dann wird es wohl nicht begabt gewesen sein. Dass der Lehrer irgendwann Schluss gemacht hat mit dem Beibringen, immer mit der Ausrede, ich muss ja in meinem Stoff weiterkommen. Das verschweigt er, dass also das Produkt der Schule ist, was die Eltern beklagen, verwandelt er in eine Eigenschaft des Kindes, in eine Natureigenschaft des Kindes. Klassische Legitimationstheorie, die ganzen Begabungstheorien könnt ihr alle in die Tonne hauen, die stimmen alle nicht. Das könnt ihr nachlesen in meiner Kritik der Erziehungswissenschaft in Erziehung und Kapitalismus, habe ich leider nicht mehr dabei, ist gestern ausverkauft. Diese Begabungstheorie hatte Konjunktur bis etwa 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre, als die erste Bildungskatastrophe in Deutschland ausgerufen wurde, mit dem Inhalt, wir brauchen mehr Abiturienten, hatten auf einmal die Begabungstheoretiker nicht mehr das Sagen, sondern die Sozialisationstheoretiker. Das, was aus einem Kind wird, das ist das Werk der Umwelt. Und zu der Umwelt gehört die Schule. Und da haben dann einige Schlaue gesagt, naja, Begabung können wir retten. Begabung ist ja auch Begaben, eine Tätigkeit des Lehrers. Aber die klassischen Begabungstheoretiker, Eysenck und diese Idioten, hatten nicht mehr das Sagen. Und die angeblichen modernen Sozialisationstheoretiker waren gefragt, weil es jetzt darauf ankam, völlig unabhängig von allen Begabungstheorien, die im Schwange waren, die gesagt haben, da mehr als 15% an Begabten ist halt im nationalen Volk nicht drin. Da waren 15% Abiturienten vom Nachwuchs. Der Staat hat gesagt, wir brauchen mindestens 30%. Da haben sich die Sozialisationstheoretiker gemeldet und gesagt, das können wir begründen. Jetzt sind wir mal am Ruder. Und die waren am Ruder. Inzwischen ist es zum Teil wieder ein bisschen umgekippt und so weiter und so fort. Ich lasse es mal bei diesen beiden Beispielen. Ja, dafür taugt Geisteswissenschaft. Ich könnte auch noch die Philosophie durchmachen oder noch ein Beispiel aus der Politologie oder aus Literaturwissenschaft. Das schenke ich mir jetzt, es würde nach demselben Muster ablaufen. Und kommt mir bloß nicht mit, ich mache es mir zu einfach. Gerade in den Naturwissenschaften, in den Erziehungswissenschaften, in der Psychologie und in der Soziologie kenne ich mich sehr gut aus. Da kenne ich mich in fast allen Theorien aus. Und da sagt mir eine Theorie, die richtig ist. Das ist der Witz an Geisteswissenschaften. Dafür lernt man Geisteswissenschaften und die Art und Weise, wie man Geisteswissenschaften hier lernt, wie ihr sie lernt, passt dazu. Nämlich auch gleichgültig gegenüber dem Inhalt der Theorie. Das wisst ihr doch, sofern ihr hier noch studiert. Da macht man eine Lerntheorie, ein Seminar über Lerntheorie. Da heißt nicht die Frage, jetzt wollen wir mal klären, was Lernen ist. Sondern da gibt es einen Reader, in dem 12 verschiedene Lerntheorien drinstehen, die werden dann durchgemacht. Da gibt es dann die kognitive, die behavioristische, die konstruktivistische, die biologistische, die neurologische Lerntheorien, da hat man 12 Lerntheorien und so weiter. Gibt noch mehr, ist jetzt wurscht. Und wo gibt es den Aufstand der Studenten im Seminar, die sagen, wie, was? Ich wollte was über Lernen erfahren und nicht über die blöden Einfälle von Lerntheoretikern. Jetzt weiß ich, was die für spinnerte Einfälle haben. Aber ich weiß immer noch nicht, was Lernen ist. Können wir nicht mal den nächsten Schritt machen, den einzig vernünftigen, und uns die Frage stellen, stimmt denn das, was da steht? Sind denn das richtige Auskünfte über das Lernen? Zum Teil widersprechen die sich auch, unmittelbar. Also eine konstruktivistische Lerntheorie, die ihren Namen übrigens nicht verdient, aber das ist wieder ein anderer Punkt, und die behavioristische, widersprechen sich erstmal in ihren Grundannahmen. Der Konstruktivismus sagt, das muss alles selbst eine Leistung des Verstandes sein. Der Behaviorismus sagt, es ist nur ein Reizreaktionsmechanismus und sonst nichts. Und der Verstand ist eine Blackbox, die spielt da gar keine Rolle. Ja, was soll ich denn damit anfangen als Student? Unmittelbar sich Widersprechende. Aber der Student, in aller Regel, die hier Anwesenden immer ausgenommen, nehmen die Sache zur Kenntnis, weiß ich, das sind die Theorien und in der Prüfung werden vielleicht 3 gefragt. Abgefragt, die muss ich mir anschaffen. Und der Standpunkt der Gleichgültigkeit gegenüber der Stimmigkeit der Theorie wird auf diese Art und Weise zur Stellung der Studenten zu den Geisteswissenschaften, die sie hier lernen. Sehr sachadäquat, weil Brauchbarkeit, wie gesagt, mit der Stimmigkeit, mit der Richtigkeit der Theorie nichts zu tun hat. Übrigens kommen die Studenten aus der Schule in dieser Hinsicht gut vorbereitet an. Die Schule leistet da wunderbare Vorarbeit. Wer 10 Jahre für gute Noten gelernt hat, weil er es unbedingt das Abi machen will und möglichst noch einen Notendurchschnitt, der ihm sein favorisiertes Studium ermöglicht, der lernt, was geprüft wird. Der leistet sich den Standpunkt der Rücksichtslosigkeit gegenüber seinem eigenen Verstand, weil er der Frage eben nicht nachgeht. Stimmt denn das, was die mir da über die gesellschaftliche Wirklichkeit erzählen, sondern sich nur die Frage stellt, was muss ich lernen, damit ich eine gute Note kriege. Diese Rücksichtslosigkeit, die man auch noch in drei verschiedene Schritte sortieren kann, die in der Schule zum Prinzip des Lernens gehört, die hat der Student drauf. Und deswegen wundere ich mich auch gar nicht mehr, wenn ich noch in der Universität Lehrveranstaltungen anbiete und mein Konzept vorstelle und die Studenten frage, gibt es von euch, gibt es von Ihnen noch Ergänzungen, noch Einwände, noch Fragen zum Konzept? Und ich dann nur noch Fragen der Gestalt höre, wie viel ECTS-Points gibt es dafür, welchen Schein kann ich bei Ihnen machen und ähnliche Geschichten, die von dieser Sorte Gleichgültigkeit Zeugnis ablegen. Damit ist geklärt, wer heutzutage als Student an der Universität auftaucht. Wer also dieses personifizierte Rohmaterial für die Standortkonkurrenz im ersten Semester ist. Ja, das sind die Abiturienten, die diese Sorte von Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selbst und Gleichgültigkeit gegenüber dem Stoff sich zur zweiten Natur gemacht haben. Übrigens auch diejenigen, die das nicht mit sich machen lassen in der Schule, die sagen, ich will das lernen, ich will es begreifen, kommen sehr häufig bei den meisten Lehrern schlecht an. Man stelle sich nur vor, ihr macht eine Unterrichtseinheit, was weiß ich, in Geschichte, in der 12. Klasse über Faschismus oder was weiß ich, realen Sozialismus, und der Lehrer hat da laut Lehrplan eine Woche oder drei Wochen vorgesehen, also insgesamt 6 Stunden. Und ein Schüler sagt, ich habe nach diesen 6 Stunden über das Thema Faschismus Folgendes gelernt und 12 Fragen, die ich im Folgenden klären möchte. Wir sind doch in der Schule, wir haben doch gelernt. Was kriegt der zu hören vom Lehrer? Der kriegt zu hören, wir müssen den Stoff weiterfahren. Das kriegt er zu hören. Und wenn der Schüler renitent ist oder als renitent eingeordnet wird, weil er einfach darauf insistiert und sagt, verdammt nochmal, jetzt haben Sie angefangen mit dem Faschismus, Sie können da nicht, wo wir gerade erst ein bisschen was gemacht haben, die Sache einfach abbrechen. Wo bin ich denn? Ich bin doch in Schule und Sie sind doch mein Lehrer, also bringen Sie es mir gefälligst bei. Der wird dann, ich habe es ja eben schon gesagt, mit Sicherheit der Renitenz bezichtigt und wenn es sich um einen freundlichen Lehrer handelt, wird er auf Material verwiesen, wo er sich privat aneignen kann. Abiturient ist also jemand, der erfolgreich sich diese Stellung zum Wissen, die in den Geisteswissenschaften verlangt ist, die aber auch in den Naturwissenschaften verlangt ist. Was brauche ich, um durchzukommen? Angeeignet hat. Wer dabei sich erfolgreich in der Konkurrenz, in der Notenkonkurrenz durchgesetzt hat. Wer also dabei es geschafft hat, ca. 60-70% des jährlichen Nachwuchses einer Gesellschaft, der hiesigen Gesellschaft, hinter sich zu lassen. Die dann auf den Realschulen oder auf den Rütli-Schulen, auf den Hauptschulen, zu denjenigen gehören, die dann die sogenannte Masse der kleinen Leute darstellen. Er hat es dann geschafft, weil er zu denen gehört hat, die sich in der Lernleistungskonkurrenz jene Rücksichtslosigkeiten geleistet hat, erfolgreich geleistet hat, die auch in Zukunft von ihm verlangt wird. An der Uni geht es dann genauso weiter. Mit der Einführung der Veränderung der Studienordnung nach dem Bologna-Prozess, also Bachelor und Master, wird das Schulprinzip, gelernt wird, was geprüft wird, zum universitären Standardprinzip. Das ist eine Radikalisierung, eine erste Radikalisierung im universitären Lehrbetrieb. so etwas wie, man setzt sich in eine Lehrveranstaltung und sagt, da kann ich was lernen, gibt es nicht mehr. Heutzutage ist es, ich weiß nicht, wie weit das hier auch schon durchgesetzt ist, an der Universität, der ich Gott sei Dank rechtzeitig mit meinen Dienstpflichten entkommen konnte, ist das schon weitgehend durchgesetzt. Da wird jede Lehrveranstaltung, muss jede Lehrveranstaltung mit einem Test oder einer ähnlichen Prüfung beendet werden. Sonst gibt es keine Credit Points. Mit dem Resultat heißt, gelernt wird, was geprüft wird, weil dem Lehrenden, dem Hochschullehrenden klar ist, dass alles, was dann ist ihm auch klar, dass er den Stoff nur so präsentieren kann und nur das präsentieren kann, was sich als Prüfungsstoff eignet. Was das dann für die Organisation der Lehrveranstaltungen heißt, dafür habe ich ein Beispiel gebracht, etwa die Pluralität in der Aneignung von Lerntheorien, die sich widersprechen, und nicht die Frage nach sich ziehen, welche stimmt denn nun eigentlich. Was ist der Zweck dieser Reform? Eine Radikalisierung ist es in dem Sinne, wie ich schon gesagt habe. Der Zweck oder die Ziele dieser Bologna-Reform sind, wenn ich es richtig sehe, drei. Der erste Zweck ist eine radikale Verkürzung des Studiums. Verkürzung des Studiums, des ersten Studiums, des zentralen Studiums auf 6, allenfalls 8 Semester. Was neben der Verkürzung der Gymnasialzeit, also diese G8-Abteilung, dazu führen kann, dass Deutschland im europäischen Durchschnitt, was die Beendigung des Studiums anbelangt, von 26 Jahren auf 22 bis 23 Jahren abgesenkt werden will. Also mit 22 Jahren, manchmal sogar noch früher, einige können inzwischen mit 21 schon ihren Bachelor machen, sind die Studenten mit dem entsprechenden Abschluss, wie heißt es so schön, fertig. Kürzere Ausbildungszeit, das ist ein unmittelbarer, auf der Hand liegende Konsequenz, heißt weniger Staatskosten, weniger Staatsknete pro Student. Wenn man jetzt auch noch die Anzahl der Studierenden pro Lehrer erhöht, reduzieren sich die Staatskosten noch mehr, dann verstärkt sich die Konkurrenz innerhalb der Studierenden. Die Schlangen vor den Hochschullehrerzimmern in der Bibliothek werden größer. Die Konkurrenz zwischen ihnen wird größer. Und die Gemeinheiten, die sich in der Konkurrenz zwischen den Studierenden dort einschleichen, sind dann auch nicht von schlechten Eltern. Es ist aber nicht nur das. Verkürzte Ausbildungsdauer ist weniger Staatsknete dafür, sondern zugleich längere Benutzungsdauer. Wer mit 21 oder 22 sich auf den entsprechenden Arbeitsmärkten rumtummelt, der kommt ja nicht früher aus dem Dienst. Rente ist Rente, das Rentenalter ist ja sogar noch hochgesetzt. Der wird also als Angebot länger auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Toll. Dieselben Leute stehen länger als Arbeitsmarkt zur Verfügung, entweder als benutzbare oder als in Reserve stehendes Angebot. Und eine dritte Konsequenz ist aus dieser Verkürzung zu ziehen. Das ist völlig klar. Da macht auch keiner der entsprechenden Protagonisten dieser Bildungspolitik ein Hehl draus. Wenn die Ausbildungsdauer geringer ist, ist natürlich auch die Bezahlung geringer. Das, was der Bologna-Prozess den britischen und vor allen Dingen den amerikanischen Ausbildungen nachmacht, will gerade auch in dieser Hinsicht einen Nachholbedarf realisieren. Wer kürzer studiert, hat natürlich auch geringere Einkünfte zu erwarten. etwas, was diejenigen natürlich ungemein freut, in deren Dienste nachher diese Universitätsabsolventen mit Bachelor treten. Das ist der erste Zweck. Verkürzung des Studiums mit seinen Konsequenzen. Der zweite Zweck ist Sicherung von Praxisnähe. Verstärkte Sicherung von Brauchbarkeit für alle Abteilungen, in denen der Mensch nachher mit seinem Examen unterkommen kann. Dies wird umgesetzt durch Studienordnungen, die nach Modulprinzip konstruiert sind und deren Brauchbarkeitsideal sich vor allen Dingen in dem Begriff Kompetenzlernen zusammenfasst. Ist jedem von euch inzwischen geläufig. Man erlernt Kompetenzen. Warum erlernt man Kompetenzen? Warum erlernt man nicht, was weiß ich, die Physik oder die Linguistik oder sonst was? Sondern das wird subsumiert unter das Kompetenzlernen. In welchem Verhältnis steht da das Wissen, was es ja gibt, jetzt egal, ob es richtig oder falsch ist, zu der Anforderung, es soll Kompetenzen vermitteln? Ist ganz einfach. Nur das von dem Wissen soll vermittelt werden, was tauglich ist, um die Anforderungen der späteren Praxis zu erledigen. Das ist der ganze Witz des Kompetenzlernens. Kompetenzlernen, da soll sich niemand was einbilden. Heißt nicht, ich will ganz viel lernen, damit ich ganz kompetent bin in der Erkenntnis der Natur, in der Erkenntnis der Gesellschaft, in der Organisation meines eigenen privaten Lebens, in der Ermittlung der Gründe, warum meine Zwecke so schlecht aufgehen und so weiter und so fort. Nein, Brauchbarkeit hat das Maß immer in den späteren Anwendungsfeldern derjenigen, die da mit dem Studium, mit dem hier entsprechenden Studienabschluss auf dem Markt sich verdingen müssen. Das heißt, das Prinzip des Kompetenzlernens, und zwar quer durch alle Kompetenzen, ich kann noch mal welche durchmachen, wenn ihr es möchtet. Das Prinzip des Kompetenzlernens heißt, jetzt mal von studentischer Seite aus formuliert, ich lasse in meinen Kopf nur rein, was die zukünftigen Arbeitgeber von Staat und Wirtschaft von mir verlangen. Was mich kompetent macht für die Zwecke meines zukünftigen Anwenders, um dem dienstbar zu sein. Das ist der ganze Witz von Kompetenz. Ihr könnt ruhig laut euren Einwand oder eure Bemerkung, wenn ihr wollt. Ich will euch nicht nötigen, aber ich habe gemerkt, ihr habt Diskussionsbedarf. Nee. Nicht? Gut. Okay. So. Machen wir mal ein paar Kompetenzen durch. Die man immer wieder findet, heißen Methodenkompetenz, Problemlösungskompetenz und soziale Kompetenz. Wenn man jetzt sagt, sagen wir mal mit Problemlösungskompetenz. Wenn man jetzt fragt, aha, ich soll jetzt kompetent ausgebildet werden zur Lösung von Problemen, dann würde mir als erstes einfallen, für welche denn, bitteschön? Für welche Probleme eigentlich? Das ist eine völlig falsche Frage, sagen die Fachleute des Kompetenzlernens. Du sollst lernen, Probleme zu lösen, und zwar egal welche, abstrahiert von dem Inhalt des bestimmten Problems. Du sollst dir Kenntnisse anschaffen und Fähigkeiten, die dich in die Lage setzen, alle Probleme, mit denen du zukünftig in deiner Berufswelt konfrontiert wirst, zu lösen. Das ist natürlich ein Undenk, weil Probleme immer ganz konkrete Probleme sind und ganz konkrete Problemlösungen erfordern. Diese konkreten Probleme, die weiß man aber noch gar nicht. Die weiß man deswegen noch gar nicht, weil ich erinnere an meinen Einstieg, Konkurrenz, was heute in einem Betrieb verlangt wird, wo der Mensch sein Informatikstudium beginnt, ist überhaupt nicht das, was an Problemen auf ihn zukommt, wenn er nach 6 oder 8 Semestern sein Studium beendet hat. Gerade im Bereich der Informatik, wisst ihr das viel besser als ich, muss er mit ganz anderen Problemen fertig werden. Deswegen dieser Irrsinn, dieser nicht realisierbare Irrsinn der Vermittlung abstrakter Problemkompetenzen, der Aneignung von Fähigkeiten, die von der Lösung der Probleme, um die es eigentlich gehen soll, munter abstrahiert. Dasselbe bei Methodenkompetenz, dasselbe bei, lasse ich mal weg, bei sozialer Kompetenz. Was soll denn das? Klingt immer so schön. Hm? Nenn mal welche. Ja, wie man zum Beispiel Konflikte regelt, so, ne? Mediation. Das sind halt alles so auch Sachen, so, wenn die auch zum Anwenden kommen, um irgendwie im Interesse von anderen Menschen sozusagen also die Probleme halt zu lösen. So. Da sollen die Personen oder Politiker oder so ausgebildet werden. Kennst du dich in den Techniken der Mediation ein bisschen aus? Hm. Kennst du dich aus? Gut. Dann weißt du, ich sag's mal, weil ich nicht voraussetzen kann, dass es alle wissen. Diese Vermittlung von Mediationstechniken gehören zum Beispiel in eine Unterabteilung der Vermittlung von sozialen Kompetenzen. Da lernt man Techniken des Umgangs mit Konflikten, die völlig gleichgültig gegenüber dem bestimmten Konfliktgegenstand sind. Da hat man ein methodisches Korsett, wie man sich als Mediator verhalten muss, nicht parteiergreifend, bis hin zu so kleinen Geschichten. Man darf zum Beispiel mit keinem der Konfliktpartner zusammen vorher was zu tun haben. Es ist totale Neutralität. Man muss beide in ihrer emotionalen Verfasstheit gleichermaßen akzeptieren und man muss zu einem Schluss kommen, mit dem möglichst beide zufrieden sind. Habe ich ungefähr richtig dargestellt? Gut, so. Jetzt nehmen wir mal ein paar Konflikte durch. Rechtsextreme Schüler vermöbeln einen Türken. Ne? Klasse. Ein anderer. Ein Schüler haut einem Lehrer eine rein. Wieder ein Konflikt. Ein anderer Schüler zockt Handys bei kleineren ab. Zwei Schüler streiten sich bis aufs Blut um ein Mädchen. Aber der Mediator muss immer dasselbe machen. Immer wieder neutral. Die emotionale Verfasstheit beider Parteien, des Rechtsextremisten und des Türken, akzeptieren. Und nachher muss ein Resultat rauskommen, was möglichst beiden gefällt. Müsst ihr mal überlegen. Größere Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt des jeweiligen Konflikts gibt es nicht. Große Bitte, denk drüber nach. Ich glaube, das passt gerade dein Hinweis mit der Mediation. Passt auf meine Kritik. Ich denke, das ist gerade bei so einem Extrembeispiel, sondern klar, ne, man muss immer gucken, auch Methoden immer kritisch hinterfragen und auch zu gucken, wo kommt das, wo kann ich das wirklich sinnvoll anwenden und wo nicht. Und da, das hängt auch immer davon ab, so, wie ich auch irgendwie Probleme beurteile und auch in der also wo ich auch Ursachen sehe und so weiter. So. Da muss man natürlich schon gucken, dass auch irgendwie, wenn ich irgendwie intervenieren will oder sonst was, welche Methode kommt auch überhaupt zu meinem Menschenbild und so weiter. So, ne? Das ist schon klar. Ja, lassen wir das Menschenbild dann mal weg. Aber bist du wirklich der Meinung, ich bin einfach mal per Du, bist du wirklich der Meinung, ich habe mir Extrembeispiel ausgesucht? Bist du schon in der Schule? Ich bin einfach in anderen Bereichen. Ist ja wurscht, ist ja wurscht, ja. Also ich kann dir nur sagen, ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich mit Schule noch viel zu tun habe. Das ist der Alltag der Konflikte in Schulen, die ich eben genannt habe. Das ist er. Das sind keine Extrembeispiele. Und Mediation geht so. Und wenn du sagst, selbst eben zugestanden hast, naja, man muss gucken, ob es passt, dann heißt es, naja, die Mediation für sich ist die Abstraktion vom jeweiligen Konfliktgegenstand. Und ich behaupte, es gibt eigentlich keinen Konfliktfall nach den Regeln der Mediation auflösen. Keinen einzigen von den gerade genannten. Können wir alle durchmachen. Aber lassen wir es erstmal dabei bestehen. Der Witz bei der sozialen Kompetenz, jetzt haben wir es an dem einen Fall gemacht, ist ja, wenn Studenten soziale Kompetenz erlernen sollen, Da könnte man dasselbe machen, was ich eben bei der Problemlösungskompetenz gemacht habe. Nämlich fragen, in welchem Sozialverband soll ich mich eigentlich jetzt kompetent bewegen? Ja, welcher wird das schon sein? Ist es einer, den ich mir frei ausgesucht habe? Ist es meine WG oder mein Freundeskreis? Da brauche ich keine Sozialkompetenz, um mich in der gescheit zu bewegen. Da habe ich meine Freunde, da haben wir die gleichen Interessen. Ich brauche kein Studium in Sozialkompetenz, um mit denen auszumachen, wir gehen heute Abend in die Disco oder kochen gemeinsam oder sonst was. Das ist doch alles Unfug. Die Sozialbeziehungen, die Sozialverbände, um die es geht, sind immer Sozialverbände, in die der Mensch nachher im Berufsleben oder sonst wie reingestellt ist. In denen soll er sich bewähren. In denen soll er sich gemäß bestimmter formeller, völlig abstrakter Regeln einfügen. Ich habe, das finde ich jetzt nicht, habe ich es doch, hier einen Zettel über soziale Kompetenz, wo das richtig explizit drin steht. Was steckt hinter Sozialkompetenz? Sozialkompetenz ist Ihre, immer gesprochen an den Studenten, Fähigkeit, souverän, einfühlsam, fair und konstruktiv mit den Mitmenschen, mit denen Sie Ihre Arbeit organisieren, umzugehen. Ja, das machen wir erstmal. Jetzt bist du in eine soziale Beziehung reingestellt, du bist, was weiß ich, Buchhalter in einem Büro, du bist Ingenieur in irgendeiner Fabrik oder du bist Betriebsleiter. Souverän, einfühlsam, fair und konstruktiv umzugehen. Da lache ich ja laut. Das sind Begrifflichkeiten, die nichts anderes heißen als verfolge den Zweck, wenn du schon verantwortlich für diesen Sozialverbund, Belegschaft oder Büro oder sonst was bist, den Zweck, den du dort hast, Zweckverfolgung, Betriebswohl oder Staatswohl, so, dass der Sozialverband funktioniert. Fair, einfühlsam. Ja, und die Fairness und die Einfühlsamkeit führt dann genau an dem Punkt aus, wo andere Leute in dem Sozialverband, der mir unterstellt ist, nicht so funktionieren, wie der Zweck des Sozialverbandes. Ein Büro muss funktionieren, ein Betrieb muss funktionieren, es vorsieht. Also der Witz an der ganzen Geschichte ist, der Begriff des ganzen Kompetenzenlernens ist erstens der Anspruch, die zukünftige Brauchbarkeit zum Begriff des Lernens zu machen. Sich auch selbst auf diesen Standpunkt zu stellen, und zwar ohne, dass man selbst schon einen Begriff von den bestimmten Problemen hätte, die man mit diesen Kompetenzen bewältigen soll. Ich habe schon gesagt, diese Abstraktion, die notwendigerweise in diesem Kompetenzenlernen drin ist, diese Abstraktion ist nicht zufällig, verweist nicht darauf, dass dir nichts eingefallen ist, sondern verweist darauf, ich habe es eben schon angedeutet, dass nicht nur in den Berufen, die im Bereich der Wirtschaft angesiedelt sind, sondern auch im Bereich, die im Bereich des Staates angesiedelt sind, die Anforderungen halt, weil sie gerade durch Konkurrenz bestimmt sind, sich permanent ändern, weswegen es halt eben auch solche Sachen gibt, wie ich sie eben zitiert habe, die Sachen, die der Informatikstudent am Anfang des Semesters gelernt hat, des Anfang seines Studiums gelernt hat, die damals noch Probleme waren, die er berufsbezogen hätte bewältigen müssen, sind längst gelöst und keine Probleme mehr, wenn er nach 6 oder 7 oder 8 Semester einen Job bei irgendeiner Firma kriegt. Entschuldigung, das ist ja eigentlich gerade der Dreh der Abstraktion, oder? Das ist der Dreh der Abstraktion. Sie halt überall reinstellen können und dann mal klarkommen. Ja, das ist der Dreh der Abstraktion. Und das ist, der Gedanke ist, der ist sehr wichtig. Dann löst sich die Abstraktion auf in einen Anspruch an den Menschen, ohne dass er die Probleme und ihre sachliche Beschaffenheit genau kennt, zu bewältigen. Das liegt jetzt an ihm. So habe ich sie verstanden. Das finde ich auch korrekt. Diese Abstraktion macht es zu einem Erfordernis von ihm, ohne dass er für das bestimmte Problem ausgebildet ist, es zu bewältigen. Was übrigens der Sache nach bedeutet, die haben sich dann mit allen möglichen Ausbildungen, Fortbildungen, Nebenbildungen, neben der Arbeit fit zu machen für die Probleme, die dann auf sie zukommen. Nicht verstanden. Weil du runzelst. Ich doch. Gut, das ist gut. Nachdenken ist gut. Übrigens ist das, liegt darin, der nein, du musst oder Sie müssen entschuldigen, aber ich will natürlich wissen, was verstanden und wo Einwände noch sind. Deswegen ist ja auch alles korrekt. Das ist übrigens, was ich jetzt gesagt habe, ist der Übergang zu dem Postulat des lebenslangen Lernens. Das deute ich nur mal kurz an. Von der Merkel auf der Pressekonferenz nach der Bildungskonferenz auch dreimal unterstrichen. Lebenslanges Lernen ist ein Erfordernis der modernen Zeit, heißt es so schön, und daran müssen Universitäten und Unternehmen gleichermaßen arbeiten. Was heißt denn lebenslanges Lernen? Lebenslanges Lernen heißt nicht Klasse, immer mehr begreife ich von der Welt. Jetzt habe ich erstmal das gelernt und dann kommt im nächsten Jahr das dazu und nach 2 Jahren lerne ich auch noch das. Wunderbar, was ich jetzt alles weiß und kann. Es heißt vielmehr umgekehrt, das ist der Witz am lebenslangen Lernen, dass das, was der Mensch erst gelernt hat und was ihm vielleicht ein Stück Berufsqualifikation vermittelt hat, im Laufe seiner Anwendung in den Abteilungen von Staat und Wirtschaft in zunehmendem Maße durch die Konkurrenz und die damit verbundene Umstellung der Produktion und der Dienste unbrauchbar wird. Lebenslanges Lernen heißt nichts anderes als, du sollst dich von dem bislang Gelernten verabschieden. Es ist überflüssig, weil unbrauchbar. Vergiss es und mach dir das Neue, was jetzt gebraucht wird, zum Anliegen. Von wegen lebenslanges Lernen als Akkumulation von Wissen zu verstehen. Das glatte Gegenteil ist es, lebenslange Bornierung, nur auf den Standpunkt, immer das, sich wieder neu anzueignen, was gefragt wird, und alles andere, egal ob es richtig ist oder falsches Wissen ist, für überflüssig zu erklären, weil es halt unbrauchbar ist. Das ist der Standpunkt des Kapitalismus zur Qualifikation. Das ist der Standpunkt dazu. Und das ist in diesem Sprachdenkmal lebenslanges Lernen gefasst. Genau das ist es. Dritter Zweck. Ich mache auch gleich Schluss. Dritter Zweck von Bachelor, Master. Der erste war Verkürzung. Der zweite war Brauchbarkeit. Der dritte ist Sicherstellung von Flexibilität und Mobilität. Was ist denn das schon wieder? Klingt ja auch erstmal gut, mobil. In dem Bologna-Prozess, den die europäischen Ministerpräsidenten 1999 auf den Weg gebracht haben, wird es ganz klar ausgesprochen, was das eigentlich heißt. Schaffung eines europaweit leicht verständlichen, europaweiten Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse. Einführung eines Leistungspunktesystems des ECTS, also des European Credit Transfer Systems. Förderung der Mobilität der Studienabsolventen durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen. Gemeint ist nicht nur räumliche, sondern auch juristische Hindernisse, gemeint ist auch kulturelle Hindernisse, also Sprachhindernisse und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Was heißt denn das eigentlich? Flexibilität. Gleiche Studienabschlüsse europaweit. Den Bologna-Prozess haben sich inzwischen 40 Staaten bis hin nach Aserbaidschan angeschlossen. Das heißt nichts anderes, als dass denjenigen, die in Europa nach Arbeitskräften, nach akademisch ausgebildeten Arbeitskräften nachfragen, ein europäischer Arbeitsmarkt, der von Gibraltar bis Spitzbergen, von Holland bis zum Don reicht, zur Verfügung steht. Sie können auf Arbeitskräfte, die gleich ausgebildet sind, die möglichst auch noch die Einheitssprache Englisch sprechen, weltweit, also in dem Fall europaweit, zugreifen. Und umgekehrt heißt es für diejenigen, die ausgebildet sind, wenn sie hier nichts finden, haben sie das große Glück, dass sie vielleicht in Spitzbergen oder in Gibraltar irgendeine Stelle finden. Was das dann für die Menschen heißt, bei Flexibilität heißt ja, du musst dann irgendwie immer da sein, du musst ja vor Ort sein. Wenn sie dann verheiratet sind und Kinder haben oder ein Haus haben oder sonst was, interessiert erstmal nicht. Flexibilität heißt also lokal universelle Verfügbarkeit. In dem Fall erstmal auf dem europäischen Arbeitsmarkt. Das ist der dritte Zweck. Also auch erneut die Subsumption, in dem Fall unter den Standort Europa. Jetzt wollte ich eigentlich noch was sagen zu Drittmitteln und zu Elite-Universität. Ihr müsst sagen, wenn ihr noch wollt, mache ich noch ein bisschen weiter, sonst können wir auch Schluss machen. Also wie gesagt, das ist ja, ich habe gesehen, ich habe jetzt schon anderthalb Stunden geredet. Was ich übrigens auch noch hatte, ist, was sind das eigentlich für Berufe, für die in der Universität ausgebildet wird. Aber das lassen wir erstmal weg. Was heißt eigentlich der Begriff Elite? Und das sind ja alles Berufe der Elite. Kommen da raus. Juristen, Volks- und Betriebswirte, Lehrer, Journalisten, Ingenieure, Pfarrer, Ärzte, Offiziere, Politiker, Manager und so weiter. Was ist denn das eigentlich? Was sind das für Leute? Was sind das für Berufe? Na gut, also Elite. Das heißt jetzt nicht mehr Elite-Universität, sondern das heißt Herausbildung und Konkurrenz der Universitäten um Exzellenzcluster. Um die Förderung von Exzellenzinitiativen. Da hat es die ersten beiden Durchgänge gegeben. Der Begriff Elite-Universität ist sowieso ein Unfug, weil Hochschule, weil Universität die Ausbildung der Elite ist. Es geht nie um nichts anderes, das werde ich gleich nochmal belegen, als darum, dass die Universitäten sich in ihrem Forschungsprogramm Aufgaben stellen, die in der Tat dem Maßstab genügen, den ich vorhin genannt habe. Welche sind die wissenschaftlichen Projekte, die den Standort in den Abteilungen Staatsmacht und Wirtschaftsmacht voranbringen? Die Aufgaben sollen sich stellen. Da sollen sich fragen, was sind eigentlich die, wie heißt es so schön, Zukunftstechnologien? Der Begriff Zukunftstechnologie ist nichts anderes als die Technologie, die Wissenschaft, die sich in Technologie übersetzen lässt, die in Zukunft tatsächlich dafür sorgt, dass man exklusiv neue Geschäftsbereiche oder neue Herrschaftsmittel entwickelt, exklusiv gegenüber allen anderen Nationen, die dasselbe wollen. Das heißt es. In der Elite-Universität, also in der Entwicklung von Exzellenzinitiativen, fasst sich der Witz der Standortkonkurrenz innerhalb der Wissenschaften nochmal explizit zusammen. Ich habe mir die Mühe gemacht und aus dem Internet die prämierten, die geförderten Exzellenzinitiativen der letzten beiden Jahre, der letzten beiden Durchgänge, nicht Jahre, mal rauszusuchen. Das sind insgesamt 37 Exzellenzinitiativen, die gefördert worden sind. Jetzt dürft ihr mal raten, wie viel davon Naturwissenschaft und wie viel davon Geisteswissenschaften sind. Ratet mal. 37 sind gefördert worden. Wie viel Geisteswissenschaften? Fünf. Vier. Und wenn man sich diese vier mal anschaut, dann weiß man auch sofort, holla, naja, die haben auch was zu tun. Da gibt es zum Beispiel eine lustige Exzellenzinitiative der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, die heißt Formation of Normative Orders. Formation of Normative Orders. Ich habe keine Ahnung, was das war. Dann bin ich halt reingegangen in dieses Forschungsprojekt. Was machen die da? Völkerrechtforschung und Menschenrechtforschung. Mit dem expliziten Anspruch, wie muss das Völkerrecht, wie muss das Menschenrecht den neuen Anforderungen angesichts einer terroristischen Bedrohung entsprechend umformuliert werden. Naja, klar, da haben wir es. Bei anderen habe ich es auch nochmal nachgeguckt, das will ich aber jetzt nicht sagen, aber die anderen, alles andere ist Naturwissenschaft. Und bei ein paar bin ich nachgestiegen und das sind alles Abteilungen, Zukunftsforschung, Nanotechnologie, Genforschung und so weiter und so fort. Informatik, wahnsinnig viel, Makromolekularkomplexe, etc., etc. Ich kenne mich auch an den Sachen nicht so aus und habe nicht alle 33 nur mal mir angeschaut. Aber einen besseren Beweis gibt es gar nicht als das. Die sind nach dem Gesichtspunkt, ist das tauglich für Zukunft, für die Zukunft des nationalen Standortes. Und die einzige geisteswissenschaftliche Forschung, die ich herausgefunden habe, wo ich sage, da weiß ich wirklich nicht, wie das in das Programm reinkommt, heißt Languages of Emotion. Languages of Emotion. Das ist in Berlin angesiedelt, an der Humboldt-Universität. Und die forschen über die emotionale Qualität verschiedener Sprachen. Weiß nicht, was das soll, ist mir auch egal. Aber da habe ich wirklich nichts entdecken können, wo ich sage, das passt rein. Naja, das ist also dann halt das Feigenblatt. Das ist kurz gefasst Elite-Universität. Das sind sozusagen die Anreize, die da gesetzt werden für die Unis, sich halt immer genau solche Themen auszusuchen, auf die sie dann ihre Richtig. Forschungstätigkeiten konzentrieren. Richtig. Und noch etwas ist wichtig, wenn man sich anschaut, wie werden diese Sachen durchgeführt, so stößt man, auch das ist nicht verwunderlich, immer auf den Manager des ganzen Projektes, auf seine Mitarbeiter, auf die Unterprojekte, auf die finanziellen Ressourcen und auf noch eine Größe, auf die Partner. Jetzt dürft ihr mal raten, wer die Partner sind. Wer sind die Partner? Daimler-Benz, VW, SAP und so weiter. Das sind die Partner. Also ist die Industrie gleich mit an Bord als Partner, hübscher Begriff, Partner, für den die ganze Sache von Nutzen ist. Gut, okay, machen wir Schluss. Das ist die heutige Universität. Und was ich einlösen wollte, ist, da kommt nicht ein Sündenfall über die Universität mit der neuen Hochschulreform, mit Drittmittelforschung, mit Exzellenzinitiativen, mit Bachelor, Master, BA, MA und so weiter, sondern da wird nur das radikalisiert, zugespitzt und von allem anderen Zeug bereinigt, was da nicht passt, was aber im Prinzip immer schon der Witz an der Universität und der staatlichen Hochschulforschung und staatlichen Hochschulausbildung war. Ja. Jetzt habe ich doch richtigen Vortrag gehalten. Müssen wir überlegen, wie wir verfahren. Also mein Zug fährt morgen um 11.30 Uhr.